1.1, 1.2 und 1.3. Dem Leben eine neue Richtung geben. Wahrscheinlich hatte jeder von uns schon einmal den Wunsch, etwas Neues auszuprobieren und Altes hinter sich zu lassen. Doch oft fällt uns dieser Schritt nicht leicht. Über die großen Entscheidungen, die unser Leben verändern, darüber sprechen wir heute im Kulturfrühstück am Sonntagmorgen. Das Leben verändert sich doch eigentlich ständig, oder? Man wird älter, erwachsener, trifft neue Menschen und entwickelt andere Interessen. Manchmal ruft das Leben aber auch nach Veränderung, weil man sich mit der jetzigen Situation nicht mehr wohlfühlt. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Hi, ich bin Marc. Eine der größten Entscheidungen in meinem Leben war es, dass ich meinen Job und meine Wohnung in Berlin aufgegeben habe, um auf einem Bauernhof zu leben. Nach 30 Jahren Großstadt brauchte ich einfach die Ruhe in der Natur. Das Stadtleben und der Stress im Job haben mich krank gemacht. Und ich wollte wieder an dem Ort leben, wo ich als Kind groß geworden bin. Ich habe also meinen Job als Manager aufgegeben und einen kleinen Hofladen eröffnet. Dort verkaufe ich jetzt selbstgemachten Käse und Gemüse von meinen Feldern. Am Anfang fiel es mir nicht leicht. Schließlich musste ich mich von meinen Freunden verabschieden. Und ich habe auch meine finanzielle Sicherheit aufgegeben. Als Manager habe ich sehr gut verdient und ich wusste nicht, wie viel ich mit dem Hofladen verdienen werde. Ich bin ein großes Risiko eingegangen. Doch ich bereue die Entscheidung nicht. Ich arbeite jetzt weniger und habe mehr Zeit für mich. Auch wenn ich nicht mehr so viel Geld verdiene wie früher, lebe ich jetzt viel entspannter und bin nicht mehr so gestresst. Ich habe auch immer noch Kontakt zu meinen Freunden aus der Stadt, aber ich habe auch viele Freunde aus meiner Kindheit wieder getroffen. Das ist sehr schön und ich genieße mein neues Leben. Ich heiße Pascal und ich bin Transgender. Ich habe schon als Kind gemerkt, dass ich mich als Mädchen nicht wohlfühle. In der Schule wollte ich schon immer lieber mit den Jungs Fußball spielen, als die Pausen mit den Mädchen zu verbringen. Viele Jahre habe ich mich nicht getraut, meine Trans-Identität zu akzeptieren. Mit 20 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen. Ich habe mein Leben als Mädchen hinter mir gelassen und mich endlich geoutet. Dieser Schritt war sehr schwer für mich, weil ich Angst davor hatte, dass mich meine Familie nicht unterstützt. Ich hatte auch Angst vor Diskriminierung. Deshalb habe ich viel in Internetforen mit anderen Transleuten gechattet. Und die haben mir Mut gemacht. Für manche in meiner Familie war mein Outing zuerst ein Schock. Für andere war es gar kein Problem. Zum Beispiel haben meine Großeltern sehr cool reagiert. Das hat mich überrascht. Aber insgesamt ist es gut gelaufen. Sie standen alle hinter mir und meiner Entscheidung und haben mich unterstützt. Ich habe mit dem Outing endlich zu mir selbst gefunden. Ich bin glücklich. Ich muss mich nicht mehr verstecken und kann endlich so leben, wie ich will. Mein Name ist Margit und mein Leben hat sich komplett verändert, als ich vor einem halben Jahr mit meiner Freundin zusammen in eine Wohnung gezogen bin. Zusammenzuziehen war für uns beide nicht leicht, da wir 7 Jahre lang eine Fernbeziehung hatten. Ich mochte das, weil so jede ihr Ding machen konnte. Und natürlich waren die Wochenenden immer besonders aufregend, weil man sie viel intensiver genossen hat. Und dann habe ich einen Job in ihrer Stadt angeboten bekommen. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir diesen Schritt wagen sollen, aber am Ende stand die Entscheidung fest. Wir haben ein paar Monate gebraucht, um unseren Alltag gemeinsam zu strukturieren und uns nicht gegenseitig auf die Nerven zu gehen. Aber wir haben unseren Weg gefunden. Jede von uns hat ein eigenes kleines Zimmer, in das man sich zurückziehen kann, und wenn ich zum Sport gehe, trifft sie ihre Freunde. So machen wir tagsüber unser eigenes Ding und abends sind wir zusammen. Ich heiße Hannelore und letzten Sommer habe ich mich nach 32 Jahren von meinem Partner getrennt. Das war eine der schwersten Entscheidungen, die ich je treffen musste. Wir waren einfach nicht mehr glücklich. Alles war nur noch Routine. Wir wussten es beide, aber lange Zeit hat sich keiner getraut, etwas zu sagen. Vielleicht, weil wir nicht akzeptieren wollten, dass es mit uns als Paar nicht mehr funktioniert. Wir hatten ja auch schöne Zeiten und 32 Jahre Beziehung will man auch nicht einfach so aufgeben. Aber irgendwann konnte es so nicht mehr weitergehen. Wir wollten beide unserem Leben eine neue Richtung geben. Seit wir getrennt leben, fühle ich mich wieder freier und genieße mein Leben wieder in vollen Zügen. Es hat mir geholfen, am Anfang keinen Kontakt mit meinem Ex-Mann zu haben. So konnten wir beide lernen, mit der Trennung umzugehen. Auch wenn der erste Schritt und die ersten Monate als Single nicht leicht waren, ich bereue diese Entscheidung nicht. Mittlerweile sind mein Ex-Mann und ich Freunde. Und das ist auch schön.